Der Friedhof in Lorient mit Blick auf die Kräne. Die Gräber auch alle wie kleine Bunker. Schwere Platten aus Granit und Marmor. Mit vielen Blumen und farbenfroh. Und doch alles schwere, feste Steine.